Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher, vielleicht sind Sie ja erst vor kurzem nach Karlsruhe gezogen, vielleicht wohnen Sie schon ein paar Jahre hier oder Sie sind hier geboren. Ihnen allen soll dieser Podcast zeigen, was Karlsruhe alles zu bieten hat und Ihnen Facetten unserer Fächerstadt zeigen, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen. Seien Sie also gespannt. Karlsruhe hat viel vor und viel dahinter. Vor zum Beispiel die Feier des 300-jährigen Jubiläums im Jahr 2015. 300 Jahre, das ist ja nun nicht gerade viel, werden Sie vielleicht sagen. Andere Städte haben ja gut und gern 3000 Jahre auf dem Buckel. Da möchte man natürlich wissen, wie es überhaupt zu dieser Gründung im Jahr 1715 gekommen ist. Karlsruhe war eine der letzten großen geplanten europäischen Stadtgründungen. Vielleicht haben Sie ja schon von der Legende gehört, die Karlsruhe auch ihren Namen verschafft hat. Der Markgraf von Baden, Karl Wilhelm, soll bei einem Jagdausflug im Hartwald eingeschlafen sein. Im Traum hat er dann ein überaus prächtiges Schloss inmitten einer neuen Stadt gesehen, deren Straßen konzentrisch auf das Schloss zuführten. Dieses Traumschloss und diese Stadt ließ er sich dann tatsächlich auf dem Reißbrett entwerfen. Und nach seinem Traum nannte er sie Karlsruhe, Karlsruhe. Am 17. Juni 1715 erfolgte dann die Grundsteinlegung. Noch heute kann man auf Straßenkarten gut erkennen, wie alle Straßen auf das Schloss zulaufen. Das entsprach natürlich genau dem Selbstverständnis eines absolutistischen Fürsten, der sich selbst als das Zentrum, sozusagen die Sonne, ansah und auf den die gesamte neue Stadt zulaufen sollte. Für einen absolutistischen Fürsten hatte Karl Wilhelm allerdings ein paar ganz moderne Ideen, die er in einem Dokument zum Ausdruck gebracht hat, das Privilegienbrief genannt wird, und in dem er seine Vorstellungen von einer Modellstadt erklärt hat. Persönliche und wirtschaftliche Freiheit für die Bürger, Gleichheit vor dem Recht und sogar bestimmte Formen der politischen Mitsprache. Von Anfang an war Karlsruhe übrigens multinational. Es siedelten sich schon bei der Gründung Franzosen, Italiener, Polen, Schweizer und Bürger verschiedener deutscher Kleinstaaten an. So hat schon bei der Gründung von Karlsruhe ein liberaler und weltoffener Geist geherrscht. Ein Geist, den man heute noch spüren kann, wie wir finden. Grund genug, das 300-jährige Jubiläum mit einem großen Fest und unzähligen Veranstaltungen und Aktionen zu feiern. Und Sie sind hoffentlich dabei und feiern mit.